Ich bin zu beiden hin, das Handy war gerade mal 2 Jahre alt. Und wenn du mal überlegst, 600 Euro für ein Handy und es hält nur 2 Jahre, ist schon mies. Also früher hatte ich ja dein Nokia, bis es auseinandergefallen ist. Mhm. Einfach nur, weil... Ja, aber weil es nicht auseinandergefallen ist. Ja, und halt, weil du... Ich meine, es gibt jetzt zwar schon ein paar Freaks, die sich jedes Jahr ein neues Handy kaufen, jedes Mal das neue iPhone oder so, aber... Ich verstehe solche Leute auch nicht. Das neue iPhone kostet 1300 Euro. Da spreche ich gerade bewusst eine gewisse Person an. Sie weiß schon. Ich finde das auch, ich finde, das ist der Inbegriff des Kapitalismus, dieses verdorbenen, versifften Kapitalismus, den wir heute haben. Ich möchte nicht generell was gegen Kapitalismus sagen, aber diese Form, die wir heute haben, ist einfach nur zum Kotzen. Aber früher war es, der Technologiesprung ist gar nicht mehr so stark, wie du das eigentlich bezahlst. Früher war es noch der Technologiesprung viel stärker zu LTE oder 3GS. Ja, oder und jetzt bezahlst du für, weil das ein bisschen mehr Pixel eine bessere Kamera hat. Ein bisschen mehr Speicherplatz. Ja, nur weil es das Neueste ist einfach. Ja, und das ist halt, was war es ursprünglich, wo wir hin wollten? Dein Handy irgendwas. Genau, ich bin dann hin. Wir sind vor allem nicht mehr in der Folge der rote Faden. Nein, gut. Danke, dass du mich wieder zurückgeführt hast auf den rechten Weg. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, wenn du mich nicht immer permanent unterbrechen willst. Also an dieser Stelle möchte ich sagen, alle, die das behaupten, sind Lügner und sollen diesen Podcast nie wieder anhören. Hör auf, dann hört das keiner mehr. Gut, das war eine Steilvorlage. Auf jeden Fall. Ich frage so, ja, wie viel kostet denn das Reparieren? Die haben mich beide ausgedacht. Die meinten so, ja gut, wenn du es halt reparieren lässt, ist es teurer, als wenn du dir ein neues kaufst. Mhm. Das musst du dir dann mal vorstellen. Mhm. Anstatt, dass man, das hast du mir, glaube ich, auch mal erzählt, mit diesem Handy, wo man Einzelteile dazu kaufen kann, ja, so das kaputt Plug-in. Geht oder ein neue Kamera oder so. So wie Legosteine aufgebaut. Genau. Ich denke mir so, was soll denn das? Es funktioniert doch alles. Nur in dem, ist halt nicht nur der Display gesprungen, sondern da ist so ein Knick in dem Aber im Glas, sondern im ganzen... Da sind ja die Hersteller so clever. Es ist ja begründet, warum es so teuer ist, weil der Aufwand ziemlich hoch ist, genau diesen Fehler zu beheben. Und die Industrie baut es ja schon so kompakt und so verschachtelt, du kommst an diese... Wenn du da irgendwie was berührst, zerbricht quasi alles, weil du da so ganz feine Kabel auch hast. Und deswegen ist der Aufwand größer, es zu reparieren. Ja, aber ich find's ja sowieso krass, so ein Handy, wenn du früher hast einen Akku rausgenommen, es war einfach tot. Es war aus. Mhm. Es war ein nutzloses Stück Plastik. Ja. Du kannst den Akku gar nicht mehr rausnehmen. Dein Handy ist eigentlich nie aus. Ja. Nie richtig zumindest. Ja, da kommen warum darf ich nicht den Akku rausnehmen? Weil die Industrie das nicht möchte, weil das quasi auch wie geplanter Verschleiß ist. Wenn dein Akku kaputt geht, kannst du das ganze Handy nicht mehr benutzen, außer du versuchst es aufwendig aufzumachen. Ja, das heißt, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft ist ja darauf ausgelegt, zur Verschwendung, zu verschwenden generell. Ja. Wir sind ja dafür ausgelegt... Zu unnötiger Arbeit, und so erschaffst du ja quasi den Konsum. Ich frage mich, warum man sich so krass jetzt mittlerweile über diese riesigen Plastikländer, die im Ozean treiben, wundert, wo ich mir denke, ja, aber es ist doch offensichtlich, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein Feuerzeug habe, wenn das leer ist, die meisten schmelzen es einfach weg. Aber Hauptsache keine Taschen mehr verkaufen, Plastiktaschen. Ne? Und ich finde es so lächerlich, diese, was nennt man das, Steuer- oder Extragebühr wegen Plastiktaschen. Das ist ja das, was ich meinte vorhin. Es ist ja schön und gut, wenn du Plastik sammeln gehst. Oder zum Beispiel das Plogging finde ich eine richtig coole Idee. Das kommt aus Schweden. Da gehen Leute, die sowieso joggen gehen, treffen sich und nehmen aber gleichzeitig eine Mülltüte mit. Ich finde, das ist eine Hammeridee. Das war in Malaysia so, da sind wir zu einer Insel gefahren, zu einer abgeschiedenen, und da hieß es ja, dafür, dass wir halt hinkommen mit so einem privat kleines Bötchen, haben wir halt Müllsäcke bekommen, haben halt da aufgeräumt, da war es richtig vermüllt, richtig schlimm. Das denke ich mir, Malaysia richtig ist schlimm. Viel in die Ecke. Ja. Aber dafür hatten wir dann so einen Private Beach Strand für uns. Ja, aber es ist schon krass, dass die Leute sich dann so drüber wundern. Und dann eben, ja genau, das mit dem, ich sammle mal ein bisschen Plastik auf oder jetzt... Ja, gut, ich meine, die Menschen, die das machen, das ist ja löblich. Dadurch siehst du ja, dass die Menschen sich Gedanken machen. Nur die Politik checkt das nicht und macht dann so einen Tropfen auf den heißen Stein, so eine Beruhigung, ja, so ein bisschen so Gemüt. Lächerlich einfach, nur fürs gute Gewissen. Und vor allem halt auch, ich stehe wirklich manchmal, also das ist mir letztlich passiert, wo ich meine, das heißt letztlich, wo ich halt mal ein paar mehr Becher gebraucht habe. Und normalerweise kaufst du natürlich Plastikbecher. Mhm. Da dachte ich mir, nee, diesmal machst du es nicht so. Ich gehe natürlich gerade so irgendwie Netto oder... Siehst halt den 100er-Pack für 69 Cent. Brauchst halt erst gar nicht hinzugehen. Ja. die haben sowas wie, keine Ahnung, diese Pappbecher, wie man denkt, sind ja auch scheiße, weil die ja innen drin auch mit Plastik beschichtet sind, aber so nachhaltige Becher, irgendwas. Ja. Gibt's da natürlich nicht. Dann dachte ich mir, na gut, gehst du mal zu den Ökos. Wer sind die Ökos? In Alnatura. Mhm. Die haben doch vielleicht irgendwie sowas oder auch so welche aus Pappmaché oder irgendwelche, wo man hat, das lohnt sich auch nicht zu verkaufen dann. Ja, nichts. Dann habe ich noch einen Rewe. Ich war bestimmt in vier, fünf. Rewe hat es auf jeden Fall. Nein. Auch nicht. Nichts. Nur dieser einen, wo innen drin auch mit Plastik ist. Ja, aber du als Barkeeper, da gibt es doch dieses Ding jetzt. Ist für mich die gleiche Kategorie wie diese Tragetaschen-Idee. Strohhalme, ja. Plastikstrohhalme zu verbieten. Oder halt gar nicht anzubieten. Also, weil es jetzt so viel Müll erzeugt. Ich finde eigentlich die Idee, es gibt mittlerweile, aber das ist halt auch noch nicht massentauglich. Und es verlangt, also ich finde es halt krass, wie oft Leute Strohhalme verlangen. Bei einer Latte zum Beispiel. Gewohnheit, denke ich, viel auch. Okay, wenn ich im Auto sitze und meinen Kaffee nebendran habe und dann röche, verstehe ich. Aber ja. Warum, wenn du im Kaffee sitzt? Warum? Ich denke Gewohnheit, ganz einfach. Wir sind so groß geworden. Und nein, die beste Begründung, und da finde ich dann Weiber echt manchmal wieder so, wo ich... Sie sagen jetzt aber nicht Geschmack. Nein, die sagen, weil sie Lippenstift drauf haben. Okay. Kein Scheiß. Ich habe jetzt gedacht, weil sie gerne Blowjobs verteilen. Nein, dass sie was im Mund haben, aber der Gag wurde auch bestimmt schon 100-mal recycelt. Sollen wir auf Stopp drücken? Nö, wieso? Ich weiß nicht, ich würde mich gerne unterhalten ohne das Mikrofon. Wir haben jetzt schon produziert. Wir müssen es auch nicht veröffentlichen, wir können trotzdem weiter so labern. Ja, aber das hemmt mich irgendwie. Nee, das soll... Da bin ich irgendwie nicht ganz ein anderer Mensch, aber schon so ein bisschen. Wir sind trotzdem im Tunnel, ich weiß, worauf du hinausschließt. Und das schneide ich jetzt bewusst nicht raus. Dieses, wie schon mal den Vergleich. Ja, komm, es muss ja nicht veröffentlicht werden, unsere fünfte Folge. Das ist mittlerweile die fünfte. Vierte. Der rote Faden war die vierte, falls du dich erinnerst. Ach stimmt, die haben wir ja vorher produziert. Es ist der 2-in-1. Das klingt schon fast episch, gell? Mhm. Der rote Faden. Unser ganzes. Ich hatte mal ein Buch, das hieß Das Rote Band. Das war ein richtig cooles Buch. Da ging es um so eine Kindernutte im 18. Jahrhundert. Und ich finde es nicht mehr, weil ich es, glaube ich, irgendeiner Freundin gegeben hat. Ich will es keine Namen nennen. Das rote Band, ist es nicht auch das Zeichen für AIDS? Ja. Aber da geht es eigentlich primär darum, dass das kleine Mädchen ein rotes Band cool findet, was ein Krämer verkauft und dann von dem vergewaltigt wird dafür, dass sie das bekommen darf, weil sie kein Geld eigentlich hat. Und bekommt dann AIDS. Syphilis nicht so scheinbar. AIDS gab es damals. Oh, heute ist die makabere Folge. Heute sind wir richtig unter der Gürtellinie. Stimmt, gäbe es den Kapitalismus nicht, den wir jetzt haben, könnten die Kinder in Afrika und in Asien auch nicht arbeiten. Was hieße das im Umkehrschluss? Die werden arbeitslos. Richtig. Es gibt nicht diese Straßenkinderjobs. Und würden viel früher verhungern. Ja. Verhungern tun sie so oder so. Aber ist doch besser für uns westlich. Kann man die nochmal richtig schön aussaugen. Ich wundere mich, warum noch keiner auf die Idee gekommen ist, Blut von schwarzen Kindern zu trinken. Ach, das machen die. Das gibt bestimmt, oder? Das machen die in Afrika. Also so im Kongo oder so, wenn der Bürgerkrieg ist, klar, die essen auch. Es gibt ja auch diese Kannibalen. Kein Scheiß. Krass. Also zumindest gerade da, wo auch krasse Diktatoren und Warlords in den 90er oder 80er Jahren in Zentralafrika und so unterwegs. Bester Film dazu? Warlords? Oder mein Lieblingsfilm? Also schon ein krasser Film. Oder den natürlich. Beast of No Nation. Der spielt im Kongo. Der sagt mir immer nie was. Ich hätte es Blood Diamond gesagt. Der ist auch krass. Oder Nicolas Cage, wo er Tränen der Sonne. God of War ist. Ja. Wo er Waffen verkauft. Und das sagt, die sterben doch nicht. Ja. Die sterben durch die Pistolen. Durch das Auslösen. Der Mensch ist quasi selber schuld. Mhm. Ja. Ja, wo er recht hat aber. Ja, das ist aber die Debatte in den USA auch dauernd. Natürlich. Das ist auch so lächerlich. Aber du musst mal überlegen. Komm, ich frage mich, wie viele Leute sterben müssen, damit das umkippt. Aber ich denke, es wird nie umkippen. Pass mal auf. Das sagt aber auch einiges über die gesellschaftliche Zusammensetzung in der USA aus. Weil zum Beispiel in der Schweiz muss ja, also ist fast jeder Mann beim Militärdienst gewesen oder ist gerade, also, ne, die müssen ja zur Schweizer Garde. Man ist in der Garde, ja. Genau. Und wenn du deinen Dienst da abgeleistet hast, darfst du deine Dienstwaffe, oder sollst du auch deine Dienstwaffe mit nach Hause nehmen. Mhm. Weil der Sinn ja ist, weil das so ein kleines Land ist, damit jeder sein Kanton verteidigen kann. Mhm. So. Das heißt, jeder, also fast jeder Nee, man ist Mann. dann Reservist. Man ist trotzdem jeder. Bei, in Kriegsfällen dürfen die eingezogen werden. Genau, das auch. Und eben halt, ja genau, damit sie halt das Land verteidigen können. Oder halt auch, wenn es Aufstände gibt Ja. oder so. Und finde ich übrigens auch interessant, wenn du ja, das ist glaube ich ein Grund, warum die es in Deutschland auch so limitieren. Wenn du halt ein wehrhaftes Volk mit Waffen hast, so hat ja der Staat oder das Regime die Macht über die Waffen, also die Waffenhoheitsgewalt. Wenn du aber ein wehrhaftes Volk hast, in der Schweiz ist es dadurch entstanden, dass die öfters mal Leute hatten, die versucht haben, den Staat kaputt zu machen. Deswegen gab es dann auch keine so krassen Diktaturen oder so in der Schweiz, weil die ein wehrhaftes Volk auch haben, die sich dann gegen innere Feinde auch auflehnen Das ist können. ein Wortspiel, wehrhaft, man wehrt sich. Das ist ein normales Adjektiv. Okay. Adjektiv, Aber man könnte es Adjektiv. als Wortspiel auslegen. Das auch noch. Also habe ich gerade ein Wortspiel entdeckt. Bist du ein Genie? Erfunden kann man schon sagen. Ein Genie. Ich weiß schon, wie wir die Folge heute nennen. Genies. Nein, hat mit dir zu tun diesmal. Aber bitte nicht mit meinem Namen im Doch, der Headliner. Jeder weiß, dass du Inga Adam heißt. Jetzt hast du auch noch, jetzt hast du Jetzt, den Nachnamen warte, jetzt muss ich raus. das auch noch piepen, oder was? Unsere eigene Name. Dimas Bechtold, ja, jetzt darfst du So zweimal ist mein piepen. Name, ich, und ich schäme mich nicht dafür. Weil alle unsere Freunde, die es hören, sieben sind's, wissen, kennen uns. Nein, dank deiner und meiner lieben Ja, Freundins stimmt. Ich habe Kaltakquise. ja auch, ist ja auch dein Lieblingswort, habe ich Das ist, bemerkt. das klingt irgendwie so nach kalter Küche, irgendwie nach so einer kalten Döner oder so Kaltakquise. Ja, kann man das ableiten Ja. daraus? Du begibst dich schon wieder zu weit weg vom Mikrofon, dadurch löst du Lass mich doch ein bisschen näher leisere machen. Stimme aus, dadurch ernten wir wieder Kritik und Hassbriefe und Brandbomben und Morddrohungen. Wir kriegen ganz schön viel Aufmerksamkeit. Ja, einer, ich wurde mal geschuckt, deswegen. Echt? Hat dich jemand geschubst auf dem Und großen Hof? jemand war hinter mir und hat sich so gebuckt und ich bin rübergefallen. Echt? Strick 17. Hast du auch gleich gepetzt? Nee, ich habe nur geweint. Hast du nur geweint? Aber nicht lange. Hast du den Lolli gekriegt und dann war wieder alles gut. Ich bin zur Mama gegangen. Der kleine dicke Dima. Nee, dick war ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass du so ein kleiner speckiger Russenkind warst. Weiß nicht, vielleicht nehme ich mich als Kind auch nicht so wahr, aber ich war immer sportlich. Nein, du warst schon immer ein Adonis, von klein an. Nicht Adonis, ich Doch, war immer du sportlich. hattest schon immer ein Na, Sixpack. wohin Er hat willst einen du das führen? hammerkranken Sixpack. Warum spielst du das jetzt so auf, meine Nicht? Güte? Weil, nur weil ich jetzt ein Sixpack habe und du jetzt Hast du? darauf anspielen Nein. möchtest. Nein, du hast schon einen kleinen Ranzen. Ich habe ein Fourpack, Das ist mindestens. Vorpack. Mindestens. Du bist ein richtiger Held. Also es gibt viele, die mich beneiden, sagen wir es mal so. Ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Die Konkurrenz ist auch nicht ganz schwer. Du kennst dich ja den Markt aus, was gerade der Markt hergibt. Das ist eine Never-Ending Story. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Ja. Na. Kennst, merkst du das, wie wir nach so peinlichen Gesprächen dann auch immer so beide so nicht mehr wissen, was wir sagen Ja, sollen? weil das ist auch ungefähr. Warum hast du es gerade angesprochen? Weil es musste ausgesprochen sein. Ich kann mit diesem Gedanken nicht allein sein. Dass, wenn ich aber dann irgendwann mal als alte Jungfer ende, unverheiratet und ohne Mann, dann bist du schuld wegen der Aussage. Das kann man mir auslegen, aber zu der Zeit bin ich schon Hitler. Zwei. Bin ich dann auch Ehefrau 2? Jetzt wird's eklig. Also, Wenn die ich mein. Folge war schon unter der Gürtellinie, aber jetzt hast du alles Das getoppt. war wie, wenn ich meinen Bruder Ja, so küsste. in etwa. Das. In der Stadtmauer mein Kreis ist. Eva Braun, ja, gute. Du hattest doch mal eine Theorie, warum so viele Hitler-Dokumentationen im Fernsehen laufen. Hau mal raus. Hau mal raus. Das ist witzig. Ich finde es eine todernste Angelegenheit. Aber man kann schon witzig sehen. Okay, was war nochmal die Frage? Warum so viele Hitler-Dokumentationen auf NTV und so nonstop? Warum das nonstop läuft? Ja. Also, zum einen natürlich finde ich gut, wenn das da drin läuft. Kannst du dich an die Theorie erinnern? Nochmal Ja, die Frage. natürlich, aber ich will mich gerade rechtlich absichern. Nicht, dass mir irgendeine Scheiße unterlegt, weil das ist schon ein sehr kritisches Thema Ich gerade mega vorsichtig und eigentlich. rat das so ab, was du sagen darfst. Also, nee, ist ja im Prinzip gut, dass, also, wenn das schon mal läuft, damit das auch mal jeder mitbekommt, was da so in der Geschichte abgegangen ist. Und du bist ja nonstop bombardiert. Aber genau, Gehirnwäsche. Das finde ich ja das Krasse. Du, ab irgendwie 2015 läuft auf RTL NTV. Und erstmal schön, Erster Weltkrieg, schön Normandie. Ja. Nicht Normandie. Normandie, ja, das ist... Verdun. Verdun, genau, die Schlacht um Verdun. Die Schlacht um Verdun. Genau. Das ist mein Fun-Fact heute. Der war so ein Vertrag. Dann weigerlich zum Zweiten und dann ab so 22 Uhr fängt es an mit schönen Zweiter Weltkrieg. Ja, und dann so irgendwie mitten in der Nacht kommen dann die richtig üblen Sachen. Ja, nee, teilweise auch irgendwie so Berichte aus US-Feldlagern im Irak oder so, wo du so dran sitzt, so nicht euer Ernst. Okay, vielleicht ist das eine abschreckende Wirkung haben, auch gut. Aber auch uns Deutschen immer das im Hinterkopf gehalten zu werden, dass wir sind voll... Adolf Hitler war unser Führer. So, wir sind für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich. Der ist eigentlich Österreicher. Das finde ich ja schon mal echt immer unfair. Ja, aber die Karte... Aber gut, die meisten Amis, die denken auch immer, dass Christoph Waltz, dass der Deutscher ist, obwohl er auch Österreicher ist. Ja, stimmt. Ja, aber die sind für uns schon ist, ich, das am gleich. Ähnlichsten. Die, der Wiener Schmäh, das ist so sexy. Ich weiß jetzt, irgendein Österreicher das hört. Echt, findest du so sexy? Ja. Also, nicht dieses Niederösterreichische, was das da ist. Dieses. Ich finde Schweizerdeutsch geil. Ich wünsche, ich kennst mit diesen Lauten. Dem möchte ich immer dann so ein Ricola-Bonbon geben. Ich dachte, der war nicht schlecht. Ricola sind auch Schweizer, gell? Wer hat's erfunden? Vielleicht ist das der Gag auch, weil die so reden einfach, deswegen brauchen die die Bonbons. Ja, aber da bräuchten das die Holländer ja auch. Wo kommt's her? Ich weiß es auch nicht. Aus Deutschland. Wo genau? Schweizer. Schweizerland. Nee, doch Österreich ist sexy. Die Werbung habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Ricola-Werbung. Stimmt. Wird mal wieder Zeit. Ja, aber beim Rotz sind sie nicht gegangen. Ich hatte erst gestern zwei. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich was denke, dass ich hätte schon wieder Bock zum Beispiel auf Kevin allein zu Hause, dann irgendwie gefühlt eine Woche später kommt Kevin allein zu Hause. Und ich quasi, echt, werde ich jetzt belauscht oder so? Nee, aber ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, wenn du jetzt nicht daran gedacht hättest, wärst du nicht aufgefallen. Ja. Das ist wie dieses, du denkst immer an ein blaues Auto und dann siehst du, nimmst du das häufiger wahr. Ja, oder du denkst an schwangere Frauen oder denkst, du bist schwanger und da siehst du auf einmal noch schwanger. Ja, auf jeden Fall morgen oder so, nächste Woche kommt eine Ricola-Werbung, hundertprozentig. Vielleicht auch schon heute Nacht. Dann weiß ich, wer der Maulwurf ist. Wer für die Regierung hier arbeitet. Ich doch sowieso. Inga-Agent. Inga-Agent. Willst du was über dein Vorstellungsgespräch erzählen? Nee, das ist noch top secret. Okay. Hast du noch was anderes vorbereitet? Ich guck gerade mal. Das sind aber sehr viele Blätter. Eigentlich nicht. Eigentlich sind es die beiden. Ah, okay. Also anderthalb Stunden. Ja. Auf meinen Bewertungsbogen. Evaluationsbogen. Ja, für meinen Unterricht. Wurdest du bewertet? Auch. Und? Von den Kindern aber? Ja, das auch. Und von den Lehrern, die hinten saßen. Hast du eine Note bekommen? Nö. Aber dann gucken die halt, ob du Lehrerpersönlichkeit hast oder so. Kriegst du mit, was für eine Bewertung du hast? Ja, ich muss das ja in meinen OSP-Bericht reinschreiben. Und? Also ich habe schon Lehrerpersönlichkeit. Hey. Ich setze mich auch noch teilweise zu den Kindern. Die so, boah, das sieht aber cool aus. Oder, hey, hast du das richtig gemacht? Der so, ja, nicht so, ja, Mann. Aber was definiert Lehrerpersönlichkeit? Wie bist du? Ja, keine Ahnung, es gibt halt bei manchen diesen, die wirken ja introvertiert und dann denke ich dir so, oh mein Gott, ob das was für das die kennen das nicht, ja. Gut, manche überraschen dann, aber das ist halt dann schon so, dass die halt dann irgendwie so voll nervös sind und so voll so. Ja, aber da gibt es bestimmt Leute, die halten sich an das Pädagogik-Handbuch und wirklich so herangehen. Also es gibt ja verschiedene Definitionen von, also da spielen ja viele Faktoren mit, wie zum Beispiel, dass du ja irgendwie, zum Beispiel auch mit den Kindern gut kannst, weißt du, dass du ein gutes Klassenklima hast, eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung oder halt, dass du dich mit denen verstehst, dass du auch nett zu denen bist. Ja, das ist ja der Typ, wie du bist. Bist du der Kumpellehrer, bist du der strenge Lehrer, bist du der Lehrer, der immer einen nachsitzen lässt, bist du der Lehrer, wo gar nichts mitbekommt. Aber das hat nie was gebracht, ne, mit dem Nachsitzen. Man hat trotzdem immer noch Scheiße gebaut. Was musstest du dann eigentlich machen, als du nachgesessen bist? Ich musste noch nie nachsitzen. Ja, woher weißt du das dann? So vom Hören sagen. Also, wir mussten einmal einfach irgendwelche Sätze. Strafarbeit hatte ich schon mal aufgefangen. 50 Mal schreiben. Und das ist ätzend. Ich muss vor die Tür, weil ich immer so viel geredet habe. Das, du kennst doch Bart Simpson, wie er an der Tafel ist. Ja. Und das ist mal 50. Tschüss, Muschi. Tschüssi. Unser Special Guest, der beste Innenverteidiger, den es gibt. Das ist mein Topmodel Number 1. Ich bin schon quasi gezwungen, die Folge anzuhören. Ja. Weil sie um dich geht. Ach so, ja. You're pranked! Kopfmord. Ja. Oh, rein. Hast du wenigstens die gesehen? Ja, sind geil. Sind schon gut. Hammer. Ciao. Tschüssi. Hat gerade jemand die Null gewählt? Nee, aber Reisende soll man nicht aufhalten. Ja, stimmt auch. Ja, ich lasse. Na, hau doch ab jetzt. Du wolltest schon gehen. Ich stehe immer noch an. Wir hatten noch was Zeit, da reingekommen ist. Reisen, ne, Ziehende sollte man. Reisende soll man nicht machen. Ziehende gibt's auch. Kann sein auch. Das ist wieder Kategorie über unsere Insider lachen und den Zuhörer ausschließen. Ja, uns? Man kann ja auch nicht immer drin sein. Man kann auch unseren eigenen Spaß einfach haben. Man kann uns das auch einfach gönnen. Ja, ohne Witz. Ja. Wenn ihr wirklich ehrlich gute Zuhörer seid, dann versteht ihr sogar den Insider. Und unsere treuesten Fans quasi. Von Folge 1 aus. Sicher? Weiß nicht. Deswegen heißt die Folge heute auch die echte Inga. Weil das ist ja auch die getarnte Folge. Man nennt sie 4.5. Wir nennen es Alter Ego. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich mag dich trotzdem. Alter Ego und Special Guest. Alter Ego und Hackfresse. Jetzt ist auch persönlich, Inga. Das ist schon gemein, ja. Jetzt ist auch persönlich. Tut mir leid. Süß, sich entschuldigt. Ich drehe gerade hier an dem Becher. Wenn es jetzt ein Glas wäre. Ah. Und so schließt sich der Kreis. Wir wissen ja auch erst seit einem Jahr oder so, dass Plastik im Weltmeer rumschwimmt. Also ja, davor war es ja eigentlich juckt es ja nicht. Also ich meine, wenn die Natur verreckt, ist mir eigentlich scheißegal. Nur das Blöde ist. Ja, aber was würde Galileo dann machen? Die hätten ja gar keinen Beitrag mehr über was. Ist das. Und zweitens ist es halt schon blöd. Auch für den egoistischen Menschen soll es klar sein, dass es selbst in seinem Essen drin ist, das Plastik. Ja, deswegen soll man auch keinen Fisch essen, weil da das ganze Plastik ist. Ja, das ist echt Stier. Du kannst echt gar nichts mehr irgendwie essen, ohne dass da irgendwas versifft ist. Ich glaube, das ist der vegane. Antibiotika. Ja, schon. Ich meine, ich glaube, damit tust du schon auch einiges ausschalten. Aber ich finde halt, das ist so, zum Beispiel Avocados, habe ich jetzt erst neulich mitbekommen. Hat mir ein Kommilitone erzählt, stimmt tatsächlich. Ist eigentlich Fleisch. Das ist echt Hühnchen. Genmanipuliert aber. Genmanipuliertes Hühnchen. Ich habe gestern rausgekauft, Bildzeitung. Habe ich bei Galileo gesehen. Nice one. Nein, aber Avocados, das essen ja. Also ich esse es auch mega gern. Das ist ja so diese Hipsterfrucht schlechthin. Schmierst du die oder in so Scheiben? Also ich mache die mir so in Scheiben aus Brot. Ja, so. Mit Ei macht man es, kenne ich es. Spiegelei. Nee, das mache ich. Schön Spiegelei drüber. Bäh. Mit was dann? Nur das? Ich mache halt Pfeffer, Salz und so drauf. Ah, okay. Oder halt im Salat. Ja, auf was hast du jetzt rausgefunden? Avocados sind eine, also eigentlich sind die gut, aber dadurch, dass die jetzt so, diese Nachfrage nach so expandiert ist. Züchten die extrem? Werden die extrem gezüchtet und das ist eine der, was ich glaube, ist es Gemüse oder Obst? Ich glaube, da spalten sich die Geister. Gell? Auf jeden Fall ist es einer der Nahrungsmittel, der veganen Nahrungsmittel, die am meisten Wasser, Fußabdruck und was. Du hast Chiasamen vergessen. Was ist mit dem? Das ist das Top 1 Produkt, was Veganer zu sich nehmen. Hat das Chiasamen? Oh nein! Da kann ich das nicht essen. Ich habe mir heute Morgen erstmal einen Chiasamenquark gemacht. Das war so lecker. Platz 2, Quinoa. Ja, stimmt. Quinoa. Ja. Oder Amaranth. Amaranth, oh ja. Hab ich selber zu Hause. Ich habe auch mal so Müsli gehabt. Am Anfang fand ich das geil. Und irgendwann war ich so. Porridge ist ja der Shit. Porridge ist aber auch Hammer. Ja. Auf Deutsch Haferschleim. Mhm. Deutsche Sprache kann manchmal so schön sein. Da gibt es ja dieses. Porridge? Haarvorschleim. Ja, dieses Facebook-Meme, wo ja, diese deutsche Wörter. Ja. Wir wollen ja auch keine popkulturellen Dinge referenzieren mehr. Seit deinem Fauxpas mit dem dummen Spruch, den jeder, der Hass hat. Der Kondomspruch. Ach, man kann ja mal experimentieren. So. Ja, klar, war ja Folge 2. Ja. Aber jetzt in Folge 5 ist unser Anspruch schon höher. Alles anders, anders. Schenkst du mir auch ein bisschen Eistee ein? Jetzt Eistee time. Wenn der Becher gerade. Eistee ist Codewort für? Eistee? Ich dachte, den Gag spielst du mit. Für eine Flasche Wodka natürlich. Wir besaufen uns doch gerade. Jawohl, Dienstagabend. Erstmal Wodka. Schön reinballern. Ja, mei, eine Karriere muss man ja haben. Und wenn es die Alkoholiker-Karriere ist. Ja, aber die Leute gehen auch unter der Woche auf den Vasen. Es ist ja Vasenzeit. Jetzt will ich auch mal eine Lanze brechen für die Vasenzeit. Mhm. Die schlimmste Zeit. Mhm. Ist meine These. Ich hasse es. Ja! Ja! Ja! Ja! Ich hasse es. Wenn die ganzen Bauern Freigang haben. Oh, ja, richtig. Und sich endlich verkleiden dürfen, weil sie ihr Leben hassen. Ja, damit jemand anders sein möchte. Ihr alter Ego rauslassen können. Und jetzt. Auf einmal sich komplett daneben, beziehungsweise was heißt daneben, mit dem die leben halt auf einmal. Und du denkst so. Okay, sonst bist du aber voll der Spießer. Ja, richtig. Und auf einmal, das ist wie The Purge, wo sie einmal am Tag sie sein, ja. Denken, sie können jetzt ja. Sein wie... Ja. Das ist, und beim Vasen ist halt einfach so, diese Musik einfach an sich und dieses ganze... Aber es ist halt Tradition, es ist halt deutsche Tradition. Ist schon ganz okay, aber ich halte es zum Beispiel nicht in so einem Festzelt. Ja, aber die haben ja die Tradition vergewaltigt, indem sie auch mit auf Bierbänken einfach rumkrölend Schlagerlieder singen mit ihrer Maß. Ja, aber die hören ja auch so schwer. Ich habe mich gerade so schwer getan, um den Satz rauszubekommen. Du sollst weniger Wodka trinken. Das lockert die Zunge. Ja. So, manchmal gar nicht so schlecht. Ja, weiß ich. Kannst du besoffen spielen? Ich weiß es nicht, ich besoffen spielen. Nee, hast du schon mal gemacht? Ernsthaft, so jemand vorgegaukelt, du wärst besoffen. Ja, bestimmt mal bei einem Ex-Freund oder so, damit ich eine Ausrede. Hat's gezogen? Ja, klar. Wie hast du gemacht? Das war ganz schlecht, die Imitation. Ja, ich kann das jetzt nicht so auf. Man muss ein bisschen angetrunken, glaube ich, schon sein. Und dann auch voll zu spielen. Ja, gut, wenn du halt genau, wenn du so, keine Ahnung, schon zwei, drei Säckchen Intus hast, dann geht das schon. Sorry. Sorry, ich bin besoffen und möchte keinen Sex mit dir haben. Oh, oder vielleicht auch. Das war wieder peinlich wahrscheinlich. Wirklich, ich möchte über ganz peinliche Sachen reden. Ich möchte die echt nicht auf Band haben. Ja, dann erzähl doch. Heute ist ja doch alter Ego. Jetzt drück auf das... Heute ist doch alter... Ich werde es doch zurechtschneiden. Nein, aber ich möchte es komplett nicht auf Band sowas haben. Ich bin da schon... Ist es noch unter der Gürtellinie, wie die Folge eigentlich schon ist? Ja. Ja, dann heb's doch für nachher auf, wenn wir private sind. Lass doch die 5. Folge alter Ego, was dein Name ist. Echt komplett durchlaufen. Ja, natürlich. Du hast auch ein alter Ego. Ja, das ist mein Ehrgeiz auch. Wenn du dich auf einmal vor meinen Freundin zum Pitbull verwandelst. Über das möchte ich nicht reden. Das ist, ich mag deine Freunde nicht. Oh, jetzt habe ich auch was mega Privates gesagt. Nee, wir haben ausgemacht, ich komme nicht mehr, wenn du mit deinen. Ja, Mädels, ich glaube, da ist eine, einfach eine Disharmonie vorhanden. Ja. So eine natürliche. Die Wellenlänge, die wir beide teilen, haben ich und sie gar nicht. Ja, man hat ja mit dem einen weniger, mit dem anderen mehr. Ja. Aber dann frage ich mich, wie du mit denen auskommst. Ich bin ein sehr gesellschaftstauglicher Mensch. Dass du dir aber quasi so antrainiert hast und das stresst dich eigentlich so zu sein. Ich habe eine Nachricht auf Tinder bekommen. wie findest du Tinder so? Ich finde, es ist so dieses neumodische, also früher hat man Kinder versprochen und verheiratet und heute verheiraten sie sich selber über eine Datingagentur namens Tinder oder so. Ja, aber es macht ja vieles einfacher. Es ist wie der Trend dazu geht, dass man nichts mehr telefonisch machen möchte, weil man jegliche Interaktion mit fremden Leuten vermeiden möchte und alles online bestellt. Essen. Und da geht der Trend hin, weil es immer mehr so soziogestörte Leute gibt, die sich irgendwie nicht... Ja, das... Red mal mit einem Zocker. Ja, es ist immer mehr davon... Und dieses Nerdtum ist ja auch so ein bisschen dahingehend. Und ja, kennst du das, dass man nur noch alles quasi bestellen möchte und keine Interaktion mehr mit jemand haben möchte. Also das Einzige, wo ich wirklich richtig hart dankbar dafür bin, ist für Online-Shopping, also Klamotten-Shoppen. Das finde ich auch mega geil. Ich hasse Shoppen. Ja, okay, weißt du, wenn ich dann mal eine Hose brauche und mit einer Freundin in die Stadt gehe, kurz die Hose kaufe und dann einen Kaffee trinke, gehe ich das in Ordnung. Aber diese ausgedehnten Shopping-Touren, die machen mich wahnsinnig. Vor allem, du hast ja daheim den größtmöglichen Ruhefaktor, weil du kannst dir da auch locker mal 20 Teile bestellen, ohne da irgendwie in H&M gefragt zu werden, wie viele Teile haben sie? 8 hier, also ein Märkchen mit 8 draufsteht. Und da bist du in so einer beschissenen scheiß Umkleidekabine. Ja, richtig. Stehst du da so drin, siehst erst recht fett an diesem beschissenen Spiegel aus, weil der immer verzerrt. Und dann ich nenne ihn den Friseureffekt. Beim Friseur, wenn du auf dem Stuhl sitzt und diesen Umhang hast, siehst du so hässlich aus im Spiegel. Ja, das ist genau der Effekt. Man fühlt sich so unwohl und deswegen möchte man... Weil das Licht auch so blöd ist. Ja, schlimm. Und dann siehst du jede einzelne Furche, jeder kleine Pickel. Und dann wenn wir zum Online-Shopping. Du bist dann daheim, größtmögliche Ruhepol. Du kannst dir die Kombis ausdenken. Richtig, du hast Zeit und du weißt ganz genau, ja, wenn ich keinen Bock auf alles habe, schicke ich halt alles zurück. Ja. Kein Problem, easy. Ja, ich lasse mir da teilweise schon mal auch so 2 Stunden Zeit, aber ich schaue halt nebenher irgendwie eine Serie. Ja, so Sachen. Du kannst auch halt perfekt planen. Du weißt, das Paket kommt, okay, jetzt nehme ich mir Zeit dafür. Ich finde dieses Um- und Anzieherei, dann diese Enge und dann am allerschlimmsten ist es im Winter. Mhm. Weil du kommst mit einer Jacke rein und da drin ist es aber heiß. Und du denkst, Alter. Dieser Föhn, Und sobald an dir vorbeigelaufen bist, fängst du instant an zu schwitzen. Du hast das Gefühl, alles ist nass. Dann bist du in der Umkleidekabine, willst deine ekligen, verschwitzten Sachen, die eh schon alt und versifft aussehen. Du hast keinen Bock mehr auf die sowieso. Du bist gezwungen quasi neu. Du guckst dir das an und es ist ein ewiges Aus. Und dann geht sie dann so, oh nee, mach doch noch eine andere. Du kannst ja auf Online-Shopping deine Maße eingeben und dann gibt es dir ein, was du überwiegend für eine Größe hast. Auf die Marke angepasst. Hammer. Ich bestelle ja auch dann online mehrere Größen, zum Beispiel. Und ich bin jemand, der halt mega pingelig ist. Bei mir, wenn ich Klamotten kaufe, müssen die passen und perfekt sein. Und dann gehe ich auch 5-mal hin und her, um die richtige Größe mir jetzt rauszusuchen. Oh Gott, mit dir möchte ich nicht. Zum Teil auch Oberkörper dann frei, weil ich keinen Bock habe, dieses ganze Aus- und Anziehen. Weil du auch so ein Adidas-Bus. Ja. Jeden daran teilhaben lassen. Du tust echt in jeder Folge erwähnen. Also irgendwas muss da ja dran sein. Du läufst hier rein und man kann instant hinter mir herwischen. Ja, ich bin ja auch quasi oberkörperfrei heute gekommen, weil ich kurz Sachen anprobieren musste. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, das spart halt Zeit. Eigentlich bin ich lesbisch, aber okay. Ich dachte, du wärst bi. Oh, aber ich will das jetzt verraten, ne? Von so Zuhörer. Man gönnt sich ja sonst nichts. Nein, Spaß beiseite. Ich bin schon normal. Ja, relativ gesehen. Normal im groben Vergleich. Wenn du das versuchst, dir zurechtzulegen. Ja, okay. Ich halte dich für normal. Das ist schön. Solange du weißt, wer ich bin, geht's mir gut. Sind wir glücklich. Ja, Hakuna Matata. Jetzt können wir ja über das Glück allgemein reden. Was ist Glück? Guck mal, der Mensch ist so tief gesunken, das hat mir heute in der Schule in der Andacht. Sagt er, müsst ihr euch vorstellen, der Mensch ist in seiner Unmenschlichkeit so krass gestiegen, dass es Agenturen gibt, die mit Hunden in Unternehmen kommen, um die schlechten Vibes und die schlechte Laune. Was echt? Ja, vor allem in den USA. Wirklich? Ja. Die Hunde spüren das? Ja, die gehen halt, weißt du, kannst den Hund halt knuddeln und was ist, die laufen halt da rum und so, die positive Vibes verspringen. Jeder liebt Hunde, also fast jeder. Und ach so, als Anhängsel im Büro, dass du quasi den Hund als Gag hast. Wir sind ein Büro mit Hund. Die kommen einfach im Büro vorbei, an einem Tag in der Woche und bringen dann die Hunde vor. Ah, okay. Und, Das ist aber dieses Silicon Valley-Style. Ja, so. Wo du auch einen Kicker hast. Ja, nee, weil die Leute immer gestresster sind, immer weniger mit Konflikten umgehen können. Mhm. Und so ein Hund beruhigt natürlich erstmal auch die Nerven. Mhm. Und, dann halt eben auch, stell dir vor, du bist so tief gesunken, also die Menschheit ist so tief gesunken, dass man mittlerweile Glücksforscher braucht. Man hat sich noch vor 100 Jahren über ganz andere... Nee, Glück war schon immer ein großes Thema. Alle Sprichwörter handeln vom Glück. In der Lyrik oder in der Philosophie oder so, aber das ist jetzt so richtig Glücksforschung. Also extra, es gibt jetzt extra, man hat es natürlich, zum Beispiel in der Philosophie hat man über Glück philosophiert, aber das ist jetzt so als eigenständiges Fach. Ja, aber Glück ist das älteste Gewerbe nach der Prostitution, denke ich. weil es gab schon immer Sterndeutung oder Prophezeiung und da steckt ja auch immer Glück mit dabei. Oder wer kennt's nicht? Das Hufeisen. Das gute alte Hufeisen. Nein, du vermischst oder was? Du redest von der Lehre Glück an sich, Glücksforschung. Du meinst, das ist halt. Ich hatte schon immer über Glück geredet und hat der Mensch sich schon viel mit Glück beschäftigt. Aber ich meine jetzt, dass das jetzt explizit so hervorgehoben wird. Und so, okay. Weißt du, so als Forschung oder auch irgendwie so, keine Ahnung, Ernährungswissenschaften. Ja, aber vielleicht ist es auch ein Thema. Vielleicht fühlen sich die Leute besser mit dem Hund. Auch Ernährungswissenschaften. Ich glaube, man hat sich früher, klar, in der Biologie oder so damit auch auseinandergesetzt, was ist gut für den menschlichen Körper oder so. Aber das ist jetzt so, sag ich mal, seit den 70er Jahren oder so dann zu einem eigenständigen, dicken Thema geworden. Ja, zu einem Wissensthema, weil auch. Weil man es braucht. Weil auch das Wissen immer fortgeschrittener wurde. Ja, weil man es braucht, weil die Menschen zum Beispiel früher hattest du nicht so viele übergewichtige Menschen. Ja, okay, das kann auch ein Faktor sein. Ich habe zum Beispiel ein Hörbuch gehört, Darm mit Charme. Mega interessant, über den Darm einfach. Die, wo es so eine Ärztin, die jetzt nicht mehr so drüber redet, genau. Dass sich keiner was zu sagen traut drüber. Ja. Mega interessant. Das ist einer der komplexesten Organe nach dem Gehirn. Ist es ja eigentlich. Ja. Vor allem auch kilometerlang. Und ich habe voll, wie viel Scheiße du schon. Also ich glaube, da kommt doch nie alles raus. Ja, und daher kommt ja auch solche Sachen wie Ernährungswissenschaften. Dass man weiß, wie was einzelne Nahrungsmittel. Ja. Dies, das, ups. Ja, wir haben jetzt 1:23, das heißt, wir sind gut, wir könnten uns quasi verabschieden. Ja, dann tun wir das doch. Weil Inga drauf drängt, weil sie jetzt Real Talk reden möchte, aber... Ich möchte jetzt endlich wieder wirklich, wirklich ich sagen. Deswegen wollte ich die Folge auch die echte Inga nennen. Aber Alter Ego trifft's doch auch. Ja, aber dann habe ich überall verkackt, das machen wir nicht. Doch, machen wir. Du auch, denk dran. Also, ich tue jetzt nur so, als würde ich aufmachen, aber in Wirklichkeit lasse ich weiterlaufen und dann kriegen wir die wirkliche Inga für unsere Zuhörer. Ciao. Tschüss.